Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Auf dem Weg vom Urlaub her kommt ein Leichenzug daher. Beim Jupiter, was bin ich froh? Die Leiche ist mein Centurio. Unsere Geschichte beginnt recht melodiös in einer Spelunke in einem verrufenen Viertel von Rom. Wein und Musik erfreuen das Herz. Vinum et musica letificant cor, wie man in der damaligen Mundart sagte. Auf das Begräbnis meines Decurios! Hals, Maul, kein Entschluss! Du hetzt uns noch die Patrouille auf den Hals! Die Patrouille? Die geht mir einen Dreck an, die Patrouille. Das ist jetzt vorbei für uns, Hochgenuss. Noch nicht ganz, also sei still. Hey, wie lange habt ihr gedient? 20 Jahre, wie alle. Aber morgen gibt uns Cäsar unseren ehrenvollen Abschied mit ein paar Parzellen Land als Prämie. Weißt du, was ich zum Cäsar sage? Die Patrouille! Da Legionär kein Entschluss sich partout nicht davon abhalten lässt, der Patrouille zu erzählen, was er dem Herrscher des Römischen Reichs gern sagen würde, landet er im Gefängnis. Während er dort seinen Rausch ausschläft, empfängt Julius Cäsar in seinem Palast schon am frühen Morgen Gäste. Nun, Centurio, wir sind im Begriff, einige von deinen Veteranen ehrenvoll zu verabschieden. Haben sie sich wenigstens gut aufgeführt? Sie haben gut gedient, o Julius Cäsar, bis auf einen alten Säufer, der in 20 Jahren nicht ein einziges Mal nüchtern gewesen ist. Der Trunkenbold ist zurzeit im Gefängnis. Er hat dich nämlich letzte Nacht beleidigt. Mich beleidigt? Dem erteilen wir eine kleine Lektion. Sieh zu, dass er aus dem Arrest rauskommt und mir mit den anderen vorgestellt wird. Willst du ihn den wilden Tieren vorwerfen lassen? Viel schlimmer. Ich werde ihm was schenken. Achtung! Stillgestanden! Ein paar Stunden später ist es soweit. In Reih und Glied treten die altgedienten Legionäre an, um von Cäsar ehrenvoll aus der Legion entlassen zu werden. Unter ihnen auch Legionär kein Entschluss. Hey, stillgestanden, habe ich gesagt. Ja, sehr gut. Legionäre, ihr habt eure 20 Jahre Militärdienst abgeleistet. Nach diesen paar lächerlichen Jährchen habt ihr jetzt noch das ganze Leben vor euch. Ihr habt Rom brav gedient. Dafür schenke ich euch zum Dank Ländereien in den Kolonien. Du, Legionär, wirst dich in Nemausus niederlassen. Und du? Du bekommst eine Parzelle in der Nähe von Arelate. Für dich ist es Aquae Sextiae. Und du? Aufgepasst, das ist er, O Cäsar. Das hätte ich auch so gemerkt. Für dich habe ich etwas ganz besonders Nettes. Ich schenke dir ein kleines Dorf am Ufer des Meeres in Aremorica. Ein kleines gallisches Dorf, umgeben von befestigten Römerlagern. Bald sind alle Legionäre ehrenvoll verabschiedet. Stolz halten sie ihre kleinen Marmortafeln in den Händen, die sie als Besitzer ihres jeweiligen Stückchen Lands ausweisen. Doch nicht alle freuen sich über das Geschenk Cäsars. Was soll ich mit einem gallischen Dorf? Ein gallisches Dorf kann man doch nicht trinken. Ey, Hochgenuss, willst du ein Dorf kaufen? Nee, ich hab ne Parzelle in der Gegend von Nizza. Da baue ich dann Salat an. Viel Vergnügen in Arimorica, kein Entschluss. Tschüss! Da keiner sein Dorf kaufen will, macht sich kein Entschluss auf den Weg nach Gallien. Doch der Aufenthalt in einer Kneipe in Arausio am Rand der Römerstraße 7 verzögert seine Reise. Herr Witt, Wein! Ich will noch Wein bei Merkur! Du hast jetzt genug getrunken. Außerdem ist Polizeistunde. Los, bezahl jetzt. Bezahlen? Bezahlen? Womit soll ich denn zahlen, Herr Wirt? Wie bitte? Ah, ja, Moment. Ich habe zwar keine Sesterze, aber ich bin doch reich. Und wenn du mir noch Wein gibst, bezahle ich dich mit einem Dorf. Mit einem Dorf? Ja, mein Herr, ein Dorf. Ein ganz wunderschönes Dorf am Meer in Arimorica. Arimorica. Schau dir diese Marmortafel an. Mit dem Siegel von Julius Caesar. Höchstpersönlich. Du schenkst mir dieses Dorf für eine Mahlzeit und ein wenig Wein? Jawohl! Dann muss ich erst in die Küche und meine Frau fragen. Vergiss auf dem Rückweg den Wein nicht! Du, Gelatine, draußen ist einer, der will mir ein Dorf verkaufen. Für etwas Wein und ein Essen. Was? Sieh mal, es ist ein amtliches Dokument mit dem Siegel von Julius Caesar. Wo ich doch schon immer davon geträumt habe, ein Stück Land zu besitzen. Also, was sagst du, Gelatine? Zugegeben. Das klingt verführerisch. Hier bekommt mir das Klima nicht und in Arimorica soll doch so gute Luft sein. Und außerdem ist ein Wirtshaus nicht gerade die ideale Umgebung für ein junges Mädchen. Ja, zumal unsere kleine Zechine nie sehr froh darüber war, von Lutetia hierher zu ziehen. Wir könnten die Wirtschaft verkaufen. Also, gib ihm den Wein. Bei dem kleinen Dorf, das für ein Glas Wein und ein Stück Brot den Besitzer wechselt, handelt es sich um ein typisches kleines gallisches Dorf. Mit seinen Kriegern, seinen Handwerkern, Kaufleuten, seinem Druiden und seinem Barden und mit seinem sanftmütigen Häuptling, der ungeachtet dessen energisch auf seinen Vorrechten besteht. Wie oft habe ich euch schon gesagt, wenn ich auf dem Schild stehe, dürft ihr beim Tragen nicht niesen. Also los, weiter! Dieser Angeber, eines Tages lasse ich ihn noch stürzen. Dass ihr Dorf verschenkt wurde, davon ahnen seine Bewohner freilich nicht das Geringste. Und auch nicht, dass der neue Besitzer mitsamt seiner Gattin Gelatine, Tochter Zechine und einem Wagen voller Möbel vor den Toren des Dorfes steht. Oh! Das ist unser Dorf. Scheint bewohnt zu sein, unser Dorf. Aus den Häusern steigt Rauch auf. Papperlapapp. Wir sagen den Bewohnern einfach, sie sollen verschwinden und die Sache ist geritzt. Wenn sie das Siegel Cäsars sehen, fällt ihnen sofort das Herz in die Beinkleider. Warum gehen wir nicht zurück nach Lutetia? Auf dem Land langweilt man sich zu Tode. Du bist überhaupt nicht gefragt, Zechi. Hey! Langweilig geht es in dem kleinen gallischen Dorf nun wirklich nicht zu. Das bemerken auch Orthopädix und seine Familie recht bald. Kaum haben sie das Tor des Dorfes passiert, da landet auch schon ein Hinkelstein vor ihrem Wagen. Entschuldigt bitte, ich bin dabei, meinem Hund das Apportieren beizubringen. Alter Dickkopf! Ich hab dir doch gesagt, dass der Hinkelstein zu groß ist. Oh ja, und bei Herrn Asterix hat jede Sache einen Haken. Entweder ist mein Hund zu klein oder mein Hinkelstein zu groß. Oh, irgendwann wirst du doch jemanden mit deinem Hinkelstein erschlagen. Hoho, habt ihr das gehört? Seit wann ist ein Hinkelstein gefährlich? Bei Pilzen, da will ich gar nichts sagen, aber bei einem Hinkelstein... Die Spinnen. Ihr müsst doch hier eine Art Häuptling haben, oder? Ja, wir haben eine Art Häuptling. Du findest ihn in dem Haus davor. Lass uns nicht allein mit diesen Verrückten. Ja, ja, schon gut. Aber die sind gar nicht verrückt. Vielleicht ein bisschen rustikal. Würdest du deinen Häuptling holen gehen? Es geht um eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit. Da es so dringend ist, Majestix jedoch sein Fußbad nicht unterbrechen will, lässt er sich von seinen Trägern mitsamt Kübel zum Wagen von Orthopädix bringen. Das ist Majestix, unser Häuptling. Wer bist du? Und was willst du von mir? Ich heiße Orthopädix. Ich möchte dich ersuchen, mit deinen Leuten mein Dorf zu verlassen. Wie bitte? Ich sage, dass dieses Dorf mir gehört und dass ihr es alle miteinander zu verlassen habt. Ich beabsichtige, ein Gut daraus zu machen. Übrigens, hier ist die Besitzurkunde. Die Unterschrift. Schaut dir die Unterschrift an. Was ist denn so witzig? Die Unterschrift. Obelix, schau mal. Ich verstehe nicht. Aber jetzt mal im Ernst. Man hat dich reingelegt. Ja, aber das Dokument... Die Unterschrift! Man kann nicht verschenken, was einem nicht gehört. Julius Cäsar ist im Besitz ganz Galliens mit Ausnahme dieses Dorfes. Also verschwindet hier, ganz schnell! Es lebe Majestix, unser Chef! So was von Geschäftsmann wie du. Wir waren so zufrieden in Lutetia, aber nein, wir mussten die Kneipe verkaufen, weil der Herr lieber im Süden leben wollte. Aber Tienchen. Und dir war es völlig egal, wie mir dort das Klima bekommt und ob das Milieu für Zechine das Richtige ist. Und dann hast du alles wieder aufgegeben für einen Marmorbrocken ohne Wert. Ach, wenn ich nur an meine Schwester denke, die Potzblitz geheiratet hat. Potzblitz ist ein Schwachkopf. Kann sein, aber immerhin ein reicher Schwachkopf, der es zu was gebracht hat. Ach, was hatte meine Mutter selig doch recht. Psst, Orthopädix, komm mal her, lass uns ein bisschen beiseite sprechen. Du hast wohl Ärger, wie? Nun ja. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich gehen soll. Ich könnte natürlich nach Lutetia zurück. Aber wenn du die Familie meiner Frau kennst... Wem sagst du das? Wirklich? Ist es bei dir auch so? Psst, nicht so laut. Also pass auf, ich will dir helfen. Was bist du vom Beruf? Dort war ich Gastwirt. Ausgezeichnet. Wir haben noch keinen Gastwirt im Dorf. Neben dem Haus von Verleinix, dem Fischhändler, steht noch eins leer. Da will kein Mensch drin wohnen, weil es so riecht. Aber für den Übergang. Kurz darauf ist die Abmachung getroffen und Orthopädix teilt seiner Familie die Neuigkeiten mit. Steigt vom Wagen, wir bleiben hier. Sehr gut. Es ist dir also immerhin gelungen, deine Rechte geltend zu machen. Ja, beinahe. Ich habe eine Entschädigung bekommen. Hallo? Ihr da unten? Hm? Worauf wartet ihr noch? Helft mir gefälligst vom Wagen. Ihr seid ja noch leichter als ein Hinkelstein. Du kannst es aber mit den Frauen, Obelix. Hey, ihr könnt mich jetzt loslassen. Zusammen mit Frau und Tochter besichtigt Orthopädix die Hütte neben dem Haus von Verleinix. Die Unterkunft ist ein wenig in die Jahre gekommen. Es ist staubig und dreckig. Überall kleben Spinnweben. Und auch die Tür müsste dringend mal wieder geölt werden. Bitte sehr! Der Häuptling gibt uns dieses Haus, damit wir eine Gastwirtschaft aufmachen. Was? Wir haben unsere schöne Gastwirtschaft in Arausia aufgegeben, nur um hier in diesem jämmerlichen Dorf, das dazu noch uns gehört, wieder eine aufzumachen. Ja, aber wenn Sie uns das Dorf doch nicht geben wollen. Wir fahren zurück nach Lutetia zu Onkel Potts Blitz. Nein, nein, nein. Wir werden uns hier sehr wohl fühlen. Die frische Luft. Frisch? Diesen Gestank nach fauligem Fisch. Ach, dann lüften wir eben. Und außerdem ist das der Duft des Meeres. Fische, die so riechen, haben das Meer schon lange nicht mehr gesehen. Während Orthopädik seine Gaststätte auf Vordermann bringt, wird im Dorf kräftig über die Neuankömmlinge getratscht. Die einen sehen die Fremden positiv. Ist doch ganz amüsant, neue Einwohner im Dorf zu haben, oder nicht, Miraculix? Ganz recht. Mir scheint, dass wir uns mit denen bestimmt nicht langweilen. Jedenfalls sorgen sie für Gesprächsstoff. Andere betrachten die Neuankömmlinge eher skeptisch. Ich hab nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier. Einige haben sogar Vorbehalte, was die kulinarischen Fertigkeiten der neuen Nachbarn betrifft. Ich hoffe aber, dass sie da drin nicht auch kocht. Wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, dann den Geruch von Bratfett. Seid da ganz beruhigt, Nachbar. Übrigens, heute Abend ist Eröffnung. Ihr seid auch eingeladen. Das ganze Dorf ist eingeladen. Als es Abend wird, strömen die Dorfbewohner neugierig ins Gasthaus zur frischen Brise. Nur einige bleiben weiterhin skeptisch. Kommst du nicht, Methusalix? Nein, mich stören Fremde nicht, solange sie bleiben, wo sie hingehören. Aber wenn sie zu uns kommen, habe ich keine Lust, zu ihnen zu gehen. Bitte einzutreten, meine Dame, mein Herr. Orthopädix ist ein vollendeter Gastgeber. Doch die Dorfbewohner bleiben reserviert. Hier riecht's so komisch. So? Finde ich nicht. Und dabei hatte ich schon Angst, es würde nach Bratfett riechen. Aber nein. Gute Miene. Darf ich dir Orthopädix vorstellen, unseren neuen Gast? Und das hier ist meine Frau Gelatine. Angenehm, Madame. Angenehm, Madame. Ganz reizend habt ihr es hier, meine Liebe. Schade, dass es nach Fisch riecht. Nach Fisch? Und ob das nach Fisch riecht? Meine Liebe, wir haben genommen, was man uns gnadenhalber zugewiesen hat. Ich könnte mir denken, dass es bei euch angenehmer riecht. Das ist ganz normal, meine Liebe. Schließlich bin ich die Frau des Chefs. Chef? Wovon, meine Liebe? Dieses Dorf gehört meinem Mann. Gelatine, mein Liebes. Komm, hilf mir doch, die Gäste zu bewirten. Madame, für eine Fremde habt ihr euch entschieden im Ton vergriffen. Gute Miene, ich bitte dich. Hier riecht's nicht nach Fisch! Und ab! Sogar nach verfaultem Fisch! Oh! Yellow Submarine, bring mir den Vorrat! So, und jetzt eine Freiziegenmilch für alle! Die Dorfbewohner tun das, was sie immer tun, wenn von Verleinigs Fischen die Rede ist. Sie prügeln sich. Als im Morgengrauen ein verschüchterter gallischer Hahn den neuen Tag begrüßt, sieht es im Gasthaus zur frischen Brise aus, als wären Cäsars Legionen hindurchmarschiert. Hör auf zu weinen, Mami. Die Gäste sind alle weg. Oh, du hast recht gehabt, Gelatine. Sie sind verrückt hier. Wir gehen weg. Weißt du was? Wir gehen nach Lutetia. Lutetia? Oh, schick. Komm nicht in Frage. Wir bleiben. Ja, aber ich dachte, der Streit... Der Streit? Was für ein Streit? Das ist nur dieses schreckliche Weib. Hat mich beleidigt. Ihr Haus ist unser Haus und dieses Dorf ist unser Dorf. Wir werden sie rausjagen. Den Chef verjagen? Aber der ist doch recht sympathisch. Guten Morgen. Wir möchten euch gern helfen, den Schaden von heute Nacht zu reparieren. Ihr müsst wissen, dass unsere Freunde nicht schlecht sind. Höchstens ein bisschen wild vielleicht. Und ich habe euch ein frisches Wildschwein zum Frühstück mitgebracht. Ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Oh, doch. Im Gegenteil. Wir werden euch diese reizende Geste nicht vergessen. Umso mehr, da mein Orthopädix die Absicht hat, Chef dieses Dorfes zu werden. Wie? Chef des Dorfes? Und ich? In unseren Gesetzen steht ausdrücklich, dass jeder das Recht hat, von den anderen zum Chef gewählt zu werden. Hat er die Stimmenmehrheit, so löst er den vorherigen Chef ab. Ha, soll er sich doch blamieren. Wenn er sieht, dass ihn hier keiner als Chef haben will, zieht er bestimmt ab. Der und sein fettes Weibstück. Ich werde ihn aus dem Dorf werfen, jawohl! Orthopädix! Denen werden wir es zeigen, wer hier Chef ist. Sie oder ich? Ja? So? Du willst also statt meiner Chef werden? Tja... In der Tat! Ach, was soll ich mich da einmischen? Das ist eine reine Männerangelegenheit. Orthopädix! Du lässt es zu, dass man so mit mir spricht? Tja, nein... In 14 Tagen ist das Fest des Gottes Luke. Wenn an diesem Tag euer blöder Mann mehr Anhänger als meiner hat, wird er Chef des Dorfes. Abgemacht! Der Wahlkampf um das Amt des Dorfhäuptlings lässt nicht lange auf sich warten. Und er beginnt wie jeder gute Wahlkampf mit der Analyse der Wählerzielgruppe. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich, Trubadix. Ja? Nicht, dass ich ernsthaft zweifeln würde, aber es wäre mir doch recht, wenn du unsere Freunde fragen würdest, ob sie einverstanden wären, den Chef zu wechseln. Wie so oft birgt die Zielgruppenanalyse einige Überraschungen. Ich habe sie gefragt, O Majestix, unser Chef. Und? Ja, Methusalix ist für dich. Er sagt, er habe nichts gegen Fremde, aber man müsse sie fortjagen. Den anderen ist es egal. Hauptsache, es gibt weiterhin Wildschweine und Römer. Ja. Automatix dachte, ich wollte singen. Deshalb hat er mich gehauen, bevor ich ihm die Frage stellen konnte. Und du selbst? Gibst du mir deine Stimme? Ah, du bist wie die anderen. Du hast meine Stimme auch nicht besonders gern. Aber ich bin doch ganz begeistert von deiner Stimme. Wirklich? Dann hör dir mal meine neueste Komposition an. Oh, Wildschwein klein, oh, Wildschwein klein, stillst mir mein Hügelein. Genug! Raus hier! Das ist ja nicht zum Aushalten! Meine Stimme gebe ich dem anderen. Vielleicht ist der nicht so barbarisch wie du. Was ist denn passiert? Mienchen, ich frag mich, ob wir nicht eine Dummheit gemacht haben. Eine Stimme habe ich bereits verloren. Na schön, dann sprich mit dem Volk. Rüttel es auf! Komm, Obelix, unser Chef will uns was sagen. Ich habe aber doch Hinkelsteine abzuliefern. Meine Freunde, einige erdreisten sich, euch vorzuschlagen, den Chef zu wechseln. Ich bin sicher, dass euch das genauso lächerlich vorkommt wie mir. Fremde raus! Fremde raus! Gut, schon recht. Danke, Methusalix. Wenn wir denselben Chef behalten, wird dann auch die Frische der Ware, die gewisse Händler anbieten, besser überwacht. Darauf werde ich achten, Automatix. Ich werde darauf achten. Das wär's wohl. Ich habe verstanden. Oh. Wahlkampf ist eine komplizierte Angelegenheit. Man darf keine Wähler verärgern und muss gleichzeitig neue Wähler gewinnen. Eine Kunst, auf die sich vor allem die Gattinnen der Häuptlingskandidaten bestens verstehen. Ach, was seid ihr aber elegant gekleidet, Frau Yellow Submarine. Das ist doch nur die Schürze zum Fischeputzen. Sehr kleidsam, wirklich. Wollt ihr Fische kaufen? Ja, wir essen wahnsinnig gern Fisch. Gib mir gleich ein Dutzend. Ein Dutzend? Von welchen? Von welchen ihr wollt. Die sehen ja alle so lecker aus. Freilich ändert sich der Ton außerhalb der Wahlkampfzeit. Vergrabt das Dutzend Fische hinterm Haus. Man kann ja nicht mehr atmen hier. Sicher, Tine. Aber ich weiß nicht, worauf wir uns da eingelassen haben. Wollen wir nicht lieber aufgeben? Kommt gar nicht in Frage. Ich glaube, ich habe neue Anhänger gewonnen. Und Zechine, Liebes? Ja? Ich glaube, das dicke Monstrum da mit seinen Hinkelsteinen hat eine Schwäche für dich. Du solltest mal mit ihm reden. Reden mit dem, der Obelix heißt? Warum denn? Um deinem Vater zu helfen, Chef des Dorfes zu werden. Was denn sonst? Oh, Mama, Papa hat recht. Lass uns nach Lutetia zurückgehen. Aber Zechi, wenn dein Vater Dorfchef würde, könntest du doch oft nach Lutetia fahren und Kleider und Schmuck kaufen. Kleider? Schmuck? Natürlich. Die Tochter des Häuptlings hat wie eine Prinzessin geschmückt zu sein. Ein überzeugendes Argument für die Tochter von Häuptlingskandidat Orthopädix. Und so bekommt Obelix schon bald in seinem Hinkelsteinbruch Besuch. Guten Tag, Obelix. Darf ich Obelix zu euch sagen? Ich heiße Zechine. Oder Zechi, wenn ihr lieber wollt. Zechi? Obelix, ich kenne den Wald nicht und pflücke gern... ja, was pflückt man denn so in diesem Wald? Zechin, Wildschweine, Zechi, Wildschweine. Wildschweine? Ich liebe Wildschweine. Kommt, Obelix, wir wollen Wildschweine pflücken. Man findet auch Römer im Wald, aber zurzeit verhalten sie sich ruhig. Ich weiß nicht, ob man welche pflücken kann. Römer? Ihr seid aber mal lustig, Obelix. Ja, wirklich? Das Tete-a-Tet im Wald verläuft nicht so ganz, wie Zechine es sich vorgestellt hat. Denn im Wald dreht sich die Welt für Obelix nur um eines. Hier ist noch ein Wildschwein. Vielen Dank, Obelix. Ich glaube, es reicht jetzt. Wollen wir ein wenig plaudern? Oh, da unten ist noch eins. Lasst doch mal die Wildschweine. Ich möchte mit euch reden. Seht mal, ich mag das Dorf und diesen Wald sehr, Obelix. Aber wenn Papa nicht Dorfchef wird, dann gehen wir nach Lutetia. Ist das nicht schrecklich? Warte mal, da ist was, da vorne. Diesmal war es ein Römer. Manchmal findet man welche im Sommer. Die spinnen die Römer. Der Helm ist für dich, Zechi. Also, Zechi, wie war's? Erzähl schon. So lala. Außer Wildschwein und Römern war keiner da. Ich konnte mit ihm reden. Mit wem reden? Worüber? Deine Tochter arbeitet für dich. Geh inzwischen diese ganzen Wildschweinereien hinter dem Haus vergraben, die ihr das Monstrum mitgegeben hat. Und vergiss den Römerhelm nicht. Wenn in Hunderten von Jahren mal einer nur so zum Spaß Ausgrabungen hinter diesem Haus macht, wird er sich ziemlich wundern. Wundern tun sich bereits einige Dorfbewohner über die ungewöhnlichen Dinge, die im Dorf vorgehen. Warum? Naja, weil alle miteinander streiten und weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir immerhin von Römern umgeben sind. Und ich streite nicht! Hast du das jetzt verstanden, Idefix? Gelatines Plan scheint aufzugehen. Im Gasthaus zur frischen Brise versammeln sich immer mehr Dorfbewohner, die von Häuptling Majestix und den Seinen die Nase voll haben. Wir kommen auf ein Gläschen zu euch. Und da ihr Fisch so gern mögt, haben wir euch einen mitgebracht. Er ist besonders gut abgehangen. Ich gehe schon mal die Schaufel holen. Hört nicht auf ihn. Er macht Spaß. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, wissen Sie, ich habe meine Truhen randvoll mit Fischen. Der Fang war gut letzten Sommer. Besser als bei den Wildschweinessern. Fisch ist viel besser als Fleisch. Und Predix ist für Tage, an denen es nur Fisch geben darf. Also ich mag lieber Fleisch. Genau. Orthopädix hat beschlossen, dass wir an Fischtagen auch Fleisch reichen und umgekehrt. Eine Ziegenmilch. Ach, wenn er seine Sorgen in Ziegenmilch ertrinken will, bedeutet das, dass er Streit mit Asterix hat. Noch eine. Natürlich bleibt in dem kleinen Dorf nicht unbeobachtet, wer im Gasthaus zur frischen Brise verkehrt. Und dann, oh Majestix, unser Chef, habe ich gesehen, wie Sie in das Gasthaus des Fremden gegangen sind. Trubadix, Verleinix und Obelix. Und Obelix? Sagt das was? Was denn? Wenn Orthopädix Lust hat, Chef zu werden, dann lass ihn doch. Nie im Leben diesem Usurpator das Feld räumen. Niemals! Vielleicht hat Asterix recht, Minchen. Hauptsache, man hat ein ruhiges Leben mit Wald, Wildschweinen, Römern, Freunden. Du gibst dich geschlagen, weil du zu lasch bist. Wir haben eine Waffe, nämlich den Zaubertrank unseres Druiden. Los, wir trinken den Zaubertrank und werfen sie raus. Das kommt gar nicht in Frage. Der Zaubertrank darf uns nur zur Verteidigung dienen, aber nicht, um uns gegenseitig zu verhauen. Miraculix, verweigerst du mir tatsächlich den Zaubertrank? Tatsächlich. Kommst du, Asterix? Ja, geh, Asterix. Verlasst mich alle. Alle! Ich frage mich, oh Miraculix, unser Druide, was noch alles kommt und die Lage kompliziert. Dieses Was betritt gerade das Dorf. Es ist dem Alkohol sehr zugetan und stand bis vor kurzem in Diensten Cäsars. Affe! Sag mal, gibt es hier nicht einen Typen, der in Arausio eine Kneipe gehabt hat? Orthopädix? Das ist der Wirt von dem Gasthaus da vorn. Danke. Oh. Ave, die Kompanie! Der Mann, der mir das Dorf verkauft hat? Was wollt ihr von uns? Zuerst mal! Was zu trinken? Wir haben nur Ziegenmilch. Sehr gut. Das erklärt, warum ihr so trüb aus der Wäsche schaut. Aber ich werde das ändern. Was wollt ihr hier? Naja, ich habe nicht sehr viel Glück gehabt seit unserer letzten Begegnung. Ich habe mich in allen möglichen Berufen versucht. Ich heuerte sogar auf einem Piratenschiff an. Ja, leider ist es versenkt worden. Und unter diesen Umständen nehme ich jetzt das Dorf, das Cäsar mir geschenkt hat, wieder an mich. Aber ihr habt es mir doch verkauft. Ja, es ist nicht gestattet, von Cäsar verliehene Ländereien an Gallier zu verkaufen. Orthopädix ist gerade dabei, Chef dieses Dorfes zu werden und er gibt euch den Befehl zu verschwinden. Verschwindet. In diesem Fall zeige ich euch gern das Souvenir, das ich aus der Legion mitgebracht habe. Was geht hier vor? Raus, du Zwerg! Ich warne dich! Ich war bei der Garde des großen Feldherrn! Ich geh Hilfe holen! Nein! Es ist doch nicht nötig, dass das ganze Dorf davon hört! Oh, du hast eine dicke Nase, Kleiner! Eine sehr dicke! Mehr weißt du nicht, du Römerlein? Rühmst du sie schon und sprichst von ihr? Dann nennen sie mindestens mit ihr. Bin ich keinen Hinkelstein? Ja. Was für ein toller Mann! Und nun der letzte Hieb. Ja. Ja. Nun? Ich komme wieder! Hier in der Gegend gibt's Römerlager voll von Legionären, die nur darauf warten, die Interessen eines Veteranen zu wahren. Von was für Interessen ist hier die Rede? Tja, Ach wo, es ist überhaupt nichts. Das war nur ein Trunkenbold. Sowas kommt vor in Gasthäusern. Danke für eure Hilfe, Asterix. Nachdenklich verlässt Asterix das Gasthaus zur frischen Brise, wo er nicht nur einen Kampf, sondern auch ein Herz gewonnen hat. Habt ihr gesehen? Asterix hat ihm ein Z ins Hemd geritzt. Z wie Zechi. Oh. Dieser Legionär, Gelatine, meinst du nicht, dass er Ärger machen wird? Man müsste Majestix Bescheid geben. Wer hört schon auf so eine gefüllte Amphore? Hier, vergrab lieber das Schwert hinter dem Haus. Es ist besser, wenn keiner weiß, dass dieser Römer hier gewesen ist. Hoffentlich kann Asterix den Mund halten. Wer definitiv nicht vorhat, den Mund zu halten, ist kein Entschluss. Schnurstracks macht er sich auf den Weg zum Römerlager Laudanum, wo er einen alten Kameraden wieder trifft. Kein Entschluss? Was machst du denn hier? Claudius Hochgenuss, du bist wieder bei der Armee? Wie du siehst, in Nizza, da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Salat pflanzen, Salat gießen, Salat stechen, das tötet einem den Nerv. Da habe ich mich eben nochmal für 20 Jahre verpflichtet. Als höherer Dienstgrad natürlich. Ich bin jetzt Optio. Und du und dein Dorf? Ja, das ist es ja eben. Darüber muss ich mit deinem Chef sprechen. Ave, Centurio-Zusammenschluss. Ein Veteran wünscht dich zu sprechen. Soll reinkommen. Ave, Centurio. Ein Gallier hat mir das Stück Land gestohlen, das mir Cäsar zur Entlassung als Prämie gegeben hat. Vollkommen rechtswidrig. Aber das haben wir gleich. Wo liegt das Stück Land? Nicht weit von hier. Es ist das erste kleine Dorf in Richtung Meer. Was? Das Dorf mit den Verrückten? Cäsar hat dir das Dorf mit den Verrückten geschenkt? Das ist wahr. Ich bin Zeuge. Optio, wenn ich deine Meinung hören will, lasse ich dich rufen. Diese Gallier sind schrecklich. Sie haben Druiden, die ihnen magische Tränke brauen und sie damit unbesiegbar machen. Vergiss doch das Ganze. Warum kommst du nicht einfach wieder zur Armee, wie der andere wie dein Freund? Nein, ich will mein Dorf. Cäsar hätte es gewiss nicht gerne, wenn ein Gallier von Veteranengeschenken profitieren würde. Oh ja, wenn ich ihm das sage, hat er das gar nicht gern. Also gut, wir werden bereit sein. Zum Glück habe ich gerade neu entwickelte Waffen bekommen. Danke, O Centurio. Ach, übrigens, Optio? Ja, O Centurio? Du bist nicht mehr Optio. Du bist Legionär zweiten Ranges. Im Dorf der Gallier ahnt unterdessen niemand, dass die Römer sich zu einem Kampf bereit machen. Noch immer ist die Stimmung im Dorf nicht gerade die beste. Aber wenigstens Asterix und Obelix scheinen sich wieder versöhnt zu haben. Ich gebe ja zu, dass die spinnen, unsere Kumpels, Asterix. Genau hierüber wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube, es gehen schlimme Dinge vor sich. Denk dir, gestern Abend bin ich in das Gasthaus gegangen, weil ich einen Schrei gehört hatte und dann... Ach, du bist zu Zechi gegangen. Hab ich da etwa meinen Namen gehört? Guten Tag, Zechi. Oh. Guten Tag, Asterix. Guten Tag. Willst du Wildschweine im Wald pflücken gehen, Zechi? Nein, besten Dank. Oh, Asterix, ich wollte dir nur sagen, dass du ganz toll gewesen bist. Auf bald! Ach, du bist also ganz toll gewesen, ja, Asterix? Na gut, was weiß ich. Ich wollte dir sagen, dass ich... Oh, die ganz tollen Leute brauchen überhaupt nichts erklären zu wollen. Erklären? Jetzt hör mir doch mal zu. Während alle nur daran denken, Chef zu werden, passieren hier sehr ernste Dinge. Da ist ein Römer, hörst du? Ich sag Majestix Bescheid. Er ist schließlich immer noch unser Chef. Damit es auch so bleibt, betreibt Gute Miene kräftig Wahlkampf. Hier ist das Dutzend Ambosse, das du bei mir bestellt hast, Gute Miene. Ach, endlich! Majestix und ich sind ganz verrückt auf alles, was mit Schwerindustrie zu tun hat. Wo ist unser Chef? Schau an, Asterix. Du bist wieder da? Ich dachte schon, du hättest auch gern einen anderen Chef. Ich habe ganz andere Sorgen. Also, wo ist er? Du findest ihn bei deinem Freund, dem Druiden. Aber Miraculix! Nein, mein Herr. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, an deine Anhänger Zaubertrank zu verabreichen. Ebenso wenig an andere Leute. Aus ist mit dem Zaubertrank! Oh, Majestix, unser Chef, ich muss dich unbedingt sprechen. Lass mich bloß in Ruhe, du! Wenn du was zu sagen hast, dann wende dich an deinen Freund, den Druiden. Aber, na gut. Miraculix? Niemand kriegt was. Ein für allemal. Also gut, wenn mir keiner zuhören will, gehe ich eben selbst nachsehen, was bei den Römern los ist. Auf seinem Weg durch den Wald wird Asterix von einem tosenden Geräusch überrascht. Was? Ist das der Himmel, der uns auf den Kopf fällt? Oh. Doch es ist nicht der Himmel, der Asterix beinahe auf den Kopf gefallen wäre, sondern ein gigantischer, mannshoher Steinbrocken. Und weitere sausen bereits durch die Luft. Das kommt vom Lager Laudanum. Um besser beobachten zu können, was in Laudanum vor sich geht, klettert Asterix auf einen unbewachten Turm am Waldrand vor dem Lager. Und was er von dort oben sieht, ist alles andere als beruhigend. Achtung! Und los! Oh, Katapulte! In der Tat, Katapulte. Im Römerlager Laudanum stehen gleich mehrere dieser riesigen Wurfmaschinen. Und die Legionäre machen sich kampfbereit. Das alles wegen des Geschenks Cäsars für einen trunksüchtigen Veteranen. Deinetwegen war ich in 20 Jahren Legion nur 4 Tage lang Optio. Und wegen deines dämlichen Dorfes sollen wir uns jetzt massakrieren lassen. Die Kameraden haben mir gesagt, dass es dort nur so von gefährlichen Verrückten wimmelt. Ja, mit den neuen Waffen ist das für euch doch eine Kleinigkeit. Wurfmaschinen, Ramböcke, ein beweglicher Turm zur Belagerung des Feindes. Schafft den Belagerungsturm hinein! Dummerweise handelt es sich bei dem neuen beweglichen Belagerungsturm um jenen Turm, auf dem sich gerade Asterix befindet. Ein Teutates. Sie rollen den Turm in ihr Lager. Und ich habe keinen einzigen Tropfen Zaubertrank. Halt! Centurio, da ist einer auf dem Turm. Was? Sie sieht wie ein Gallier aus. Wir werden belagert. Alarm! Zu den Waffen! Ganz ruhig. Wir haben genug Lebensmittel. Wir können lange durchhalten. Komm runter! Egal, wer du bist! Na schön, ich komme! Oh, ich kenne ihn. Der ist einer von den Zaubertrankschluckern. Oh, oh, oh. Die Aussicht, einem Gallier mit Zaubertrank zu begegnen, lässt die stolze römische Armee all ihren Stolz vergessen. Im Nu sind die Legionäre in ihren Zelten verschwunden. Ich muss aus dem Lager verschwinden, bevor sie was spitz kriegen. Asterix rennt los. Aber er flieht. Er ist also nicht voll Zaubertrank. Zum Angriff! Nun, da die Legionäre alarmiert sind, hat Asterix keine Chance mehr, das Lager durch das Tor zu verlassen. Er sitzt in der Falle! Wir haben ihn! Aber es gibt ja noch einen weiteren Weg aus dem Lager. Mutig klettert Asterix auf eines der Katapulte und schneidet das Halteseil durch. Oh. Oh. Wir haben ihn regelrecht herauskatapultiert, was, Centurio? Ja, und es sieht so aus, als hätten sie keinen Zaubertrank mehr. Beim Jupiter, wir stehen vor einem überwältigenden Sieg. Julius Cäsar wird zufrieden sein. Nach einer etwas unsanften Landung eilt Asterix ins Dorf. Dort haben sich gerade alle um einen großen Tisch auf dem Dorfplatz versammelt. An dem Tisch sitzen Majestix, Orthopädix und Trubadix, der eine Sanduhr in der Hand hält. Was machen die da? Majestix und Orthopädix haben beschlossen, sich in einer Podiumsdiskussion der Öffentlichkeit zu stellen. Hört mich an! Ich bitte euch also, eure Redezeit nicht zu überziehen. Bevor ich anfange, möchte ich gerne wissen, ob unser Schlichter wirklich unparteiisch ist. Eure Redezeit ist abgelaufen. Jetzt hört mir mal endlich zu, die Römer! Psst, halt den Mund! Ach, ich geb's auf. Du bist seit geraumer Zeit Chef dieses Dorfes. Frage: Was hast du eigentlich geleistet? Ist dir das tiefste Sehnen deines Volkes überhaupt bewusst? Oder hast du wenigstens neue Betriebe hier angesiedelt? So, jetzt komm ich, Trubadix. Und wenn du die Sanduhr auch nur berührst, hau ich dir eine runter. Dieser Einschüchterungsversuch gegenüber dem Unparteiischen ist bezeichnet für eine ganz bestimmte Grundeinstellung. Das hat gesessen! Haltung, meine Liebe, wenn ich bitten darf. Was ich für die Ansiedlung von Industrie getan habe? Hier habe ich Zahlen. Dieses Jahr wurden allein 12 Ambosse verkauft, was einer Umsatzsteigerung von 100% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zahlen, die kann man so und so sehen. Also bitte bleiben wir doch sachlich. Und der Handel? Der pfeift aus dem letzten Loch. Nehmen wir zum Beispiel mal den Fischhandel. Bravo! Soll ich mich mal zu deinen Fischen äußern? Minchen, lass doch die Fische unter den Tisch fallen. Was hier unter den Tisch fiel, war kein Fisch, sondern etwas wesentlich Größeres. Ein riesiger Steinbrocken, abgefeuert von einem römischen Katapult. Und er bleibt nicht der Einzige. Was ist denn das los? Das ist es ja, was ich euch sagen wollte. Die Römer greifen mit Kriegsmaschinen an. Haha! Wie die Ameisen! Sie rennen weg wie die Ameisen! Keinen Schluss! Hier verdanke ich den großartigsten Sieg meiner ganzen Karriere! Es sieht schlecht aus für unsere Gallier. Jetzt kann nur noch einer helfen. Miracolix! Wir brauchen den Zaubertrank! Schnell! Ich habe Nein gesagt! Es ist alles meine Schuld. Ich hätte euch warnen müssen. Ich werde zu den Römern gehen. Ich muss mit ihnen sprechen. Nein, sie werden dich massakrieren. Ach, sollen sie doch. Würde mir recht geschehen. Ich bin schuld. Miracolix, den Zaubertrank. Nicht für mich, für Orthopädix. So, na, das ist etwas anderes. Asterix, sorg dafür, dass sich die Römer gedulden, bis ich in der Küche fertig bin. Gern, O Miracolix, unser Druide. Gehen wir, Obelix? Pass auf, Asterix. Wir machen es jetzt genauso wie Sie. Obelix nimmt einen seiner Hinkelsteine und schleudert ihn den Römern entgegen. Ja. Gleich der erste Wurf ist ein Volltreffer. Das Katapult ist kaputt, O Centurio. Was? Die da drüben haben auch Kriegsmaschinen? Wir müssen der Sache ein Ende machen! Während die Römer ihre Kriegsgeräte in Stellung bringen, nehmen die Gallier ein bekanntes Stärkungsmittel zu sich. Der Zaubertrank ist fertig, Kinder! Das Tor einstoßen! Mit der Ramme! Und so geschieht es, dass die Gallier den Römern beim Einfall ins Dorf ein wenig entgegenkommen. Nach einem Wie stets kurzen, aber heftigen Gefecht ist der Kampf entschieden. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Ach, du! Tut mir nichts, ich bin Zivilist. Wenn ihr euch schon hauen wollt, dann mit Militärs. Der da hinter mir ist ein Kamerad, der verlängert hat. Schlag den. Aber was, ich will dir nichts antun. Im Gegenteil, ich bin hier, um dir dein Eigentum zurückzugeben. Das Geschenk Cäsars. Ah! Oh, au. Über alles Weitere sprichst du am besten mit dem Häuptling Majestix und seinen Freunden. Ja! Ja! Ja! Nun bin ich endgültig überzeugt, dass du einen guten Dorfchef abgeben wirst, Otto Pelix. Oh, ich habe aber nicht die geringste Lust, Häuptling zu werden. Außerdem glaube ich nicht, dass ich für das friedliche Dorfleben geschaffen bin. Ich bin halt doch ein alter Lutetier. Aber Otto Pelix! Ruhe! Ich habe gesagt, wir wollen nach Lutetia. Basta. Das wolltest du doch immer, oder etwa nicht? Oh, mein Papa, toll! Ich kann's kaum erwarten, das alles dem fetten Trottel Potzblitz zu erzählen. Jetzt halten wir aber erstmal ein Festmahl. Kommt, meine Liebe, ich zeig euch, wie man bei uns Wildschwein zubereitet. Also da, wo wir waren im Süden, tut man Kräuter dran. Ich habe welche mitgebracht, das schmeckt euch bestimmt. Und so endet wieder einmal ein Abenteuer unserer Freunde mit einem Festmahl unter dem gallischen Sternenzelt. Alle sitzen sie zusammen. Wirklich alle. Gefällt euch Lutetia, meine Liebe? Und wie? Übrigens wohnt dort auch meine Schwester. Was ein Zufall. Ich hab dort einen Bruder, Gelatine. Ach, ihr müsst mir unbedingt seine Adresse geben, gute Mine. Versöhnung aller Orten. Denn man sollte bedenken, dass sich das vor langer, langer Zeit abgespielt hat. So ungefähr 50 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und dass in jener Zeit Dinge wie Wahlkämpfe noch nicht allzu ernst genommen wurden.